Liebe Hörerinnen und Hörer, vor 50 Jahren meldete sich der Schriftsteller Günter Eich wieder bei seinem Publikum mit dem Hörspiel »Die gekaufte Prüfung«. Mit Beginn der 50er Jahre wurde er zum bestimmenden Autor im Radio und sein Name ist verbunden mit der von ihm geschaffenen Kunstform des inneren Monologs. In dem folgenden Hörspiel, das eine sehr konkrete Geschichte zu Zeiten des Schwarzmarktes aufgreift, versucht Eich, Sie als Hörer direkt mit einzubeziehen. Er bietet Ihnen für seine Geschichte drei Schlussversionen an. Sie sollen sich entscheiden. Verehrte Hörer, erlauben Sie uns ein kurzes Wort, bevor wir mit unserem Spiel beginnen. Wir müssen Sie darauf vorbereiten, dass das, was wir heute bringen, nicht wie gewöhnlich einen Anfang und ein Ende, eine Entwicklung und Lösung hat. Unser heutiges Hörspiel ist kein vollständiges. Einen richtigen Schluss, eine gültige Lösung können wir Ihnen nicht geben. Sie sollen nämlich den richtigen Schluss selber finden. Wir geben Ihnen nur eine gewisse Anregung dafür. Anstatt dass eine Geschichte unverbindlich an Ihrem Ohr vorüberrauscht, während Sie in Ihrem bequemsten Sessel sitzen, sollen Sie die ungemütliche Pflicht auf sich nehmen, selbst zu entscheiden, was mit den Personen unseres Hörspiels schließlich werden soll. Sie sollen sich also sozusagen verantwortlich fühlen. Und Sie sollen am Ende wie ein Richter ein Urteil fällen über Leben und Tod eines Angeklagten. Ferner müssen wir Sie noch bitten, erschrecken Sie nicht, wenn Sie in unserem Hörspiel noch einmal von der Zeit vor der Währungsreform hören. Es kam uns auf ein besonders deutliches Beispiel an. Und das fanden wir in jener Zeit, die vielleicht schon mehr oder weniger vergessen ist. Aber nun Schluss mit der Vorrede, fangen wir an. In Deutsch und Geografie bist du doch gut. Ja, aber Latein und Englisch und Mathematik und Geschichte. Ich mache mir auch keine Gedanken drüber. Also mir wäre es ja egal, aber meine arme Mutter grämt sich zu Tode, wenn ich es nicht schaffe. Ach, man soll das Abitur nicht so ernst nehmen. Außerdem hast du ja noch Zeit. Du kannst dich ja noch herausreißen. Zeit habe ich gar keine. Jedenfalls nicht zum Arbeiten. Aber herausreißen will ich mich. Du? Du, da kommt Balfrin. Aha. Du lass mich mal allein mit ihm. Ich will mit ihm sprechen. Hm. Verzeihung, Herr Studienrat. Ja? Ach, Weber. Ja, was gibt's? Ich hätte Sie gerne einen Augenblick gesprochen, Herr Studienrat. Wenn Ihnen die Pause dafür nicht zu schade ist, bitte? Es handelt sich um das Abitur. Ach, interessiert Sie das? Bisschen spät, wie? Ich habe mich immer dafür interessiert. So. Dann haben Sie Ihr Interesse aber sehr geschickt durch schlechte Leistungen verborgen. Hm. Wenn ich also recht verstehe, dann habe ich keine Aussicht. Sie verstehen recht. Ist aber furchtbar, Studienrat. Grauenvoll sozusagen. Die einzigen Fächer, in denen Sie nicht völlig versagt haben, sind Turnen, Singen, Deutsch, Geografie. Hm. Alles andere ist Bruch, mein Lieber. Glatte Fünfer. Es hat also keinen Zweck, dass ich mir noch Mühe gebe? Ach, pädagogisches Glatteis, was? Ja, nein, mein Lieber, es hat immer Zweck, sich Mühe zu geben. Ja, gewiss, gewiss. Faust, zweiter Teil. Wer immer strebend sich bemüht. Hören Sie mal zu, Weber. Sie sind nicht dumm, aber faul, arrogant und wahrscheinlich auch verdorben. Ach, stimmt. Sie üben keinen guten Einfluss auf Ihre Mitschüler aus. Ja, wäre es dann günstig, Herr Studienrat, wenn ich diesen schlechten Einfluss auf meine Mitschüler noch ein Jahr länger ausübte? Das ist wieder ein Beispiel Ihrer Arroganz. Und gibt es keine Möglichkeit, Herr Studienrat, dass Sie Ihre schlechte Meinung über mich änderten? Sie wollen sich bessern. Sie sagten, dass es keinen Zweck mehr hat, aber... Aber? Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen, Herr Studienrat. Ein Vorschlag? Also? Ja. Er bezieht sich auf die Wirtschaftslage. Jetzt sind fast 3 Jahre seit Kriegsende vergangen. Ah. Wollen Sie mir vielleicht einen Vortrag über die Notwendigkeit einer Währungsreform halten? Nein, nein, also eigentlich ja nicht, aber... Ich wollte nur sagen, dass die Ernährung jämmerlich ist. Um wiederum mit Goethe zu reden, sehe jeder, wie er es treibe, sehe jeder, wo er bleibe. Weil er wäre der Wert der Bildung. Goethe belegt alles, auch den Schwarzhandel. Ich gebe ja zu, Herr Studienrat, dass die Verständigung auf dem Boden der klassischen Bildung leichter ist. Aha. Mir scheint, Sie sind da auf ein interessantes Thema gestoßen. Fahren Sie fort. Ich habe gewisse Vorräte. Ah. Sie selbst? Mhm. Mhm. Sie sind also weniger ein Schüler des Gymnasiums als des schwarzen Marktes. Meine Bescheidenheit verbietet mir, dem Wort Schüler zu widersprechen. Hey, hey. Ich wäre Ihnen dankbar, Herr Studienrat, wenn Sie für meine ungenügenden Leistungen nun ein menschliches Verständnis aufbrächten. Gewiss, gewiss. Unter diesen Umständen haben Sie für die Schule wenig Zeit. Herr Studienrat, ist diese Äußerung ernst oder ironisch gemeint? Die Auslegung meiner Äußerungen, lieber Weber, muss ich mir von Fall zu Fall vorbehalten. Ich bin staatlich angestellt. Ausgezeichnet, Herr Studienrat. Unter diesen Umständen darf ich Sie wohl geradewegs nach dem Preis fragen. Nach dem Preis? Was meinen Sie damit? Na, was kostet ein genügenden Latein, eine gute Geschichte? Haben Sie da bestimmte Tarife oder ziehen Sie eine Pauschale vor? Sie sind wohl verrückt, so zu schreien. Zahlbaren Bohnenkaffee oder Schweinefett? Ihr Vorschlag ist unverschämt. Herr Studienrat, ich verstehe, dass es pädagogische Pflicht ist, mich moralisch zu verurteilen, aber ich schlage vor, wir nehmen das als bereits geschehen an, um der Abkürzung der Verhandlung willen. Ich will mal rein theoretisch, verstehen Sie wohl, Weber, rein theoretisch annehmen, ich akzeptiere Ihren Vorschlag. Selbstverständlich rein theoretisch, Herr Studienrat. Ich würde Ihnen dann versprechen, Aufmerksamkeit zu heucheln und meine sittliche Verkommenheit nach Kräften zu verbergen. Im Austausch lieferten Sie mir, Herr Studienrat, zu erwartende Klassenarbeiten und orientierten mich, welche Fragen Sie jeweils an mich zu richten gedenken. Rein theoretisch natürlich. Ich bin zwar Ihr Klassenlehrer, junger Freund, und die Fächer, in denen ich Sie unterrichte, sind wichtig, aber nicht allein entscheidend. Ah, ich verstehe, Herr Studienrat Dr. Wollburg ist da offensichtlich noch eine Hauptperson. Hm. Ja, mit ihm werde ich natürlich auch reden. Hoppla, sagten Sie auch? Vergessen Sie bitte nicht, dass Sie mit mir überhaupt nicht gesprochen haben. Selbstverständlich erfährt niemand ein Wort über unser Gespräch. Ich würde Ihnen natürlich ganz gerne helfen. Vielen Dank. Ja, ich schlage dann vor 5 Kilo Bohnenkaffee und 5 Kilo Fett. Ferner wöchentlich bis zum Abschluss des Abiturs Päckchen Armee-Zigaretten. Herr Studienrat ist nicht weit vom Buch entfernt. Weber, Sie übertreiben. Das ist lediglich ein offenes Wort unter Männern. Ich habe doch noch Studienrat Wollburg. Das wird ein teures Abitur. Sie brauchen es nur einmal im Leben. Sie ruinieren mich. Jammern gehört zum Geschäft. Also gut. Ich lasse Ihnen die Ware unauffällig ins Haus schicken. Weber, ich sehe, dass ich Sie falsch beurteilt habe. Sie sind ein vernünftiger Mensch von großer sittlicher Reife. Und als ein Beinbruch bei Kollege Wollburg. Gehen Sie lieber in seine Wohnung. Dort können Sie deutlicher reden als hier in der Schule. Ich fürchte nur, er macht Ihnen Schwierigkeiten. Es gibt keine Schwierigkeiten für den, der Bohnen, Kaffee, Schmalz und Zigaretten hat. Die Macht von Bohnenkaffee, Schmalz und Zigaretten ist begrenzt. Prüfungen kann man damit nicht machen. Wenn Sie sich weniger für Integralrechnungen und Homer als für Schwarzmarktpreise interessieren, wozu brauchen Sie dann überhaupt das Abitur? Aber ich lege ja gar keinen Wert darauf, Herr Doktor. Meine Mutter, sie hält mich für einen Ausbund von Begabung. Ich glaube, ihr breche das Herz, wenn sie erführe, wie schlecht ich stehe. Ja, und durchs Abitur fallen, also... Das kann ich ihr nicht antun. Tja, Sie werden es ihr antun müssen. Ich hoffe, wir kommen zu einer Einigung. Merken Sie nicht einmal, wie beleidigend Ihr Vorschlag für mich ist? Beleidigend? Ja, dass Sie mir das zutrauen. Herr Studienrat, dieses Zutrauen habe ich ja nicht nur zu Ihnen. Insofern ist es doch nicht beleidigend. Ich meine ganz allgemein, wem Gott ein Amt gibt, dem gibt auch die Bestechlichkeit. An Unverschämtheit mangelt es Ihnen nicht. Herr Studienrat, ich verstehe, dass es pädagogische Pflicht ist, mich moralisch zu verurteilen. Aber ich schlage vor, wir nehmen das als bereits geschehen an, um der Abkürzung der Verhandlung willen. Ach, Sie meinen also wirklich, ich sage nur Nein, um mein Gesicht zu wahren, was? Das hoffe ich. Es ist schon zu viel, dass ich Nein sage. Was gäbe es hier überhaupt eine Wahl? Also wenn ich offen sein soll, es gibt die Wahl zwischen der Dummheit, die trockenes Brot ist, und dem freien Geist, der sich zu erhalten weiß. Ich kann Ihre Pflegeleien nur Ihrer Jugend zugute halten. So. Na, immerhin waren wir alt genug, dass wir am Ende des Krieges noch unsere Knochen hinhalten durften. Aber auch damit haben Sie keinen Freibrief erworben. Meinen Sie wirklich, dass Ihre Zukunft etwas wert ist, wenn sie auf Betrug gebaut ist? Wer fragt denn danach? Jedes Mittel ist recht. Ja, und nach uns die Sintflut, nicht wahr? Wir haben das so gelernt, Herr Studienrat. Na, also, dann machen Sie dort Ihr Abitur, wo Sie das lernen. Es ist schlimm, dass Sie ein so gelehriger Schüler waren. Das läge ich wahrscheinlich in irgendeinem Massengrab. Ach, nun zerfließen Sie nicht vor lauter Selbstmitleid. Kommen Sie mir nur nicht mit solchen dummen Rechtfertigungen. Dumm oder nicht, entscheidend ist der Erfolg. Ich pfeife auf Ihre Erfolge. Nein, ich in meinem bescheidenen Umkreise werde es nicht zulassen, dass Gesetz und Ordnung aus der Welt verschwinden. Und damit Glaube und Güte und alles, was das Leben lebenswert macht. Entschuldigen Sie, Herr Studienrat, aber meinen Sie, dass Sie mit solchen Phrasen noch einen Hund hinterm Ofen hervorlocken können? Sie sind gescheit und haben keine moralischen Hemmungen. Solchen Menschen den Weg zum Einfluss leicht zu machen, lehne ich ab. Glauben Sie mir, Herr Studienrat, ich käme auch ohne Abitur durchs Leben. Ihre Macht ist sehr begrenzt. Ja, leider. Wer belohnt denn Ihre edle Moral? Niemand. Was haben Sie denn davon? Die innere Befriedigung und einige tausend Kalorien weniger. Von Ihnen für einen Narren gehalten zu werden, wird mich nicht beunruhigen. Ach, wozu denn diese theoretischen Erörterungen, Herr Studienrat? Kehren wir doch in die Realität zurück. Ich verdopple mein Angebot. Wir haben uns offenbar nichts mehr zu sagen, Weber. Ich glaube, es ist das Beste, Sie gehen jetzt. Ich wiederhole. 10 Kilo Bohnenkaffee und 10 Kilo Schweinefett. Das ist ein Vermögen für ein lumpiges Abitur. Und glauben Sie ja nicht, dass es mir leicht wird, solche Mengen abzugeben. Gehen Sie jetzt! Bitte. Ich wohne in der Lange Straße 79, falls Sie es sich noch überlegen. Auf Wiedersehen, Herr Studienrat. Entschuldige, Martin. Ja? Störe ich dich? Nein, nein, gar nicht, Riese. Bitte, komm nur. Ja. Ein Schüler war da. Aber er ist eben gegangen. Ja, das hörte ich. Ach, bitte, komm, setz dich doch, Riese. Ja, das kann ich machen. Ich versäume ja nichts. In der Küche ist nichts zu tun. Ja, ja. Martin. Ja. Wir haben nichts mehr zu essen. Naja, Luise, das hast du schon oft gesagt. Und hast immer wieder etwas hergezaubert. Mit der Zauberei ist es aus. Kein Fett, kein Fleisch, keine Kartoffeln, kein Gemüse. Ich habe jetzt 3 Stunden nach Bohnen angestanden. Kurz bevor ich dran kam, da waren sie ausverkauft. Tja. Vielleicht kann man eine Brotsuppe machen. Ja, vielleicht kann man eine Brotsuppe machen. Und nächste Woche geht uns dann das Brot aus. Und was soll denn dann werden? Tja. Was soll denn mit den Kindern werden? Richard sieht aus, als habe er die Schwindsucht mit seinen 5 Jahren. Und von Gertrud sagt der Arzt, sie habe ihren Ausschlag von der Ernährung. Und die beiden Ältesten, mager wie Skelette. Ja, was sollen wir denn tun, Luise? Ich bin doch machtlos. Und es geht Millionen anderen ebenso. Schöner Trost. Luise, könntest du nicht wieder mal zu Tante Rosa fahren? Oder soll ich es tun? 80 Kilometer zu Tante Rosa fahren, um 2 Pfund Äpfel und ein Ei? Und sich dann sagen lassen, bist du schon wieder da? Nein. Nein. Luise. Aber Luise. Nein, nein, ich will nicht mehr, ich kann nicht. Aber wir müssen doch durchhalten, Luise. Es geht doch nicht anders. Du. Ja? Martin. Eben als ich kam, da hörte ich Stimmen hier im Zimmer. Ich wollte nicht horchen, aber er sprach zu laut. Ja? Was meinst du? Er hat dir Schmalz und Kaffee angeboten. Ja. Aber für einen hohen Preis. Wie hoch? zu hoch für meine Pflicht und meine Ehre. Der gleiche Preis also, für den du die Gesundheit deiner Kinder verkaufst. Luise, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, ihr habt immer irgendwelche großartigen Begriffe, für die man hungern und sterben darf. Kaiser und Vaterland, Führer und Reich, Stolz und Ehre und Gewissen. Luise, ist deswegen alles erlaubt, weil es die anderen tun? Luise, gibt es denn kein Gewissen? Sei doch mal ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Und es ist auch gleichgültig. Ich sehe nur, dass Kinder hungern, frieren und sterben. Bin ich denn daran schuld? Ja, du bist mitschuldig. Dann meinst du also allen Ernstes, ich sollte dieses prachtvolle Angebot von 10 Pfund Bohnenkaffee und 10 Pfund Schmalz annehmen? Ja, du solltest es tun. Luise. Mit dem Bohnenkaffee, da könnten wir so viel eintauschen, dass wir ein paar Monate gut hinkämen. Und Richard, der könnte doch wieder rote Backen haben. Und Gertrud eine saubere Haut. Hm. Wir wären alle aus dem Hunger heraus. Na, wenigstens für ein paar Monate. Für ein paar Monate. Und ich müsste mich schämen für ein ganzes Leben lang. Und was müsstest du tun, wenn sich heute eines unserer Kinder hinlegt und stürbe? Nur schämen? Das wäre furchtbar. Aber würdest du dann sagen, ich wäre daran schuld? Es sind ja die Verhältnisse und die sind stärker als wir. Nein, du behieltest natürlich immer deine weiße Weste. Ach, Luise. Nur ein einziger Mensch, Martin. Ein einziger Mensch auf der Welt, der hielte dich für einen Mörder. Und dieser einzige Mensch wäre ich. Was sind das für abgeschmackte Fantasien? Es ist ja niemand gestorben. Fantasien? Ich spreche genau aus, wie die Sache liegt. Wir. Ohne Verwandte auf dem Lande. Ohne Geld. Ohne Werte, die wir veräußern könnten. Wir haben endlich einmal eine Gelegenheit, unser Los zu verbessern. Ja. Nie habe ich daran gedacht, dass wir ein solches Glück haben könnten. Endlich einmal. Endlich. Aber da kommst du mit erhobenem Zeigefinger und mit ethischen Maximen aus deinem Gelehrtenstübchen. Martin! Martin, jetzt wach doch auf. Ja, jeder will doch leben. Jeder sucht sich, was er finden kann. Nur die Großen, die schieben im Großen und die Kleinen schieben im Kleinen. Und letzten Endes alle, weil sie Hunger haben. Ja, willst du dich denn lächerlich machen, Martin? Ja, gibt es denn wirklich keine Möglichkeit, dem Jungen das Abitur zu verschaffen? Lass ihn glänzen. Stell ihm geschickte Fragen und sag ihm doch, was drankommt. Ich finde es einfach übertrieben, immer gleich von Ehre und Gewissen zu reden. Vielleicht übertrieben in einer Welt, die so denkt wie du. Ach, du musst fünfe gerade sein lassen, sonst kommst du zu nichts. Dann will ich lieber zu nichts kommen. Das hat leider auch Folgen für deine Familie. Luise, bist du das wirklich, die das alles sagt? Du kommst mir vor wie ein fremder Mensch. Und dabei lebe ich neben dir seit 15 Jahren. Ich glaubte, dich zu kennen. Aber ich sehe jetzt, ich weiß überhaupt nichts von dir. Bitte mach keine Tragödie daraus, Martin. Dass ich an die Kinder und an dich denke. Und dass mir daneben alles andere unwichtig ist. Mutti, wo bist du? Hier, mein Kind! Mutti, ich hab Hunger. Ja, ich komm gleich, mein Kind. Ich schneide dir ein Brot ab. Hast du auch Marmelade? Heute nicht, Richard. Musst es mal so essen. Ich esse es ja immer so. Geh schon in die Küche, ja? Er sagte, er wohne in der Langen Straße 79. Falls du das vergessen hast, Martin. Bitte geh jetzt. Holde Schwester, ja? Leg eine andere Platte auf. Diese hier behindert meinen hohen Gedankenflug beim deutschen Aufsatz. Ja. Du entwickelst ja plötzlich einen unheimlichen Eifer. Das soll man in jeder Hinsicht fördern. Am besten also gar kein Grammophon. Doch, doch, doch, doch. Goethe, ein Vorbild? Sowas kann man nur bei ganz schräger Musik schreiben. Findest du da nicht Beethoven passender? Du kennst ja meinen Aufsatz nicht, sonst könntest du so etwas völlig Abwegiges gar nicht erst in Erwägung ziehen. Hör mal zu. Ich lese dir mal einen Kernsatz vor. Hört mal, hier. Nach den spärlichen Andeutungen, die im deutschen Unterricht über die Krankheit gemacht werden, die den jungen Goethe in Leipzig zum Abbruch des Studiums zwang, ist anzunehmen, dass es sich um ein Leiden handelte, das er sich im Umgang mit der Leipziger Damenwelt zugezogen hatte. Erstens ist das ein scheußlicher Satz und zweitens ist es wahrscheinlich Unsinn und drittens kannst du das nicht schreiben. Wieso kann ich nicht schreiben? Na, wieso? Wie wirst du mit solchen Aufsätzen das Abitur machen? Kommt ja gar nicht mehr darauf an, was ich schreibe. Wieso? Du hast mir doch erzählt, es klappt alles. Mit 5 Kilo Kaffee. Ja, und 5 Kilo Schmalz. Das war der eine, Balfrin. Der war gleich Feuer und Flamme. Und der andere? Wolburg? Bei dem waren 10 Kilo Kaffee und 10 Kilo Schmalz. Na ja, das wirst du schon zusammenbringen. Mhm. Aber leider hat er nicht gewollt. Nicht gewollt? Wieso hat er so viel? Ich glaube, er hat gar nichts. Du, das verstehe ich nicht. Das verstehst du nicht. Siehst du, Erika, das ist ja das Furchtbare, dass wir es nicht mehr verstehen, wenn jemand das Selbstverständliche tut und anständig handelt. Jeder setzt vom anderen voraus, dass er ein Schwein ist. Ja, natürlich kann man auch solche Spielregeln gelten lassen, aber eigentlich ist es grässlich. Du hast Talent zum Wanderprediger, mein moralischer Bruder. Ach du, bitte hör doch auf. Weißt du, du fällst mir langsam auf die Nerven. Eigentlich hat es mir ja sehr gefallen. Was denn, dass du das Abitur nicht bekommst? Nein. Nein, dass es noch andere Menschen gibt als uns. Was meinst du denn, was wir für Menschen sind? Ja Gott, also wir haben doch alle ein bisschen Ogu oder so. Ja, ich weiß. Ein bisschen Wildgeschmack, ne? Ich verstehe. Vielen Dank fürs Kompliment. Ach Gott, du sei doch nicht so empfindlich, Erika. Weißt doch selbst, dass es wahr ist. Aber siehst du, Erika, Wolburg, der hat mir nun bewiesen, dass es nicht so ist. Ich hab's nicht geglaubt. Ist ja beinahe dein lieber Gott geworden. Du willst wohl, dass er recht behält, nicht? Und schreibst deswegen wahnsinnige Aufsätze. Wenn ich jetzt das Abitur noch bekäme, dann wäre es doch eine Schweinerei. Also gebe ich mir eben keine Mühe mehr, sondern mache, was mir Spaß macht. Naja, und jetzt macht es mir eben nun zum Beispiel Spaß, zu beweisen, dass Goethe ein durchtriebener Schlingel und ein schlechter Kerl war. Und Mama lässt du im Stich? Mit all ihren Hoffnungen? Ach, erinnere mich nicht an Mama. Ja, ich werde eben schreiben, sie soll noch ein paar Wochen bei Onkel Robert bleiben. Mein Geständnis, das kommt ja immer noch früh genug. Also ich sehe nicht ein, dass du die Flinte ins Korn werfen musst. Ist bei dem komischen Alten wirklich nicht zu machen? Nein. Du Fritz, es ist ein Jammer. Ich halte dich wirklich für sehr begabt. Naja, und ich will es ja auch nicht mehr. So ein Unsinn. Du könntest mindestens Minister werden. Es wäre für dich und meinen zukünftigen Schwager kein schlechtes Geschäft. Pfui. Ich meine es ehrlich. Du bist sicher für dich, Erika. Ja, du, ich seh mal nachher. Ja, bitte. Entschuldigen Sie, ich möchte zu Herrn Fritz Weber. Ja. Einen Moment mal. Besuch für dich, Fritz. Was? Dein lieber Gott. Bitte, kommen Sie. Vielen Dank. Herr Studienrat Wolburg? Guten Tag. Guten Tag, Herr Studienrat. Ich bin wirklich sehr überrascht. Ja, ich war auf einem Spaziergang und kam gerade hier vorbei. Es ist sehr heiß heute. Ja, warten Sie, ich mache das Fenster auf. Ja, bitte. So, jetzt wird's besser sein. Ja, vielen Dank. Sie haben einen schönen Blick von hier aus. Ja. Man übersieht den ganzen Hafen. Ja. Da fährt gerade ein Frachter aus. Brasilianer. Ein Brasilianer. Wenn mir als Junge irgendwas schiefging, da war immer mein erster Gedanke, ich gehe bei Nacht und Nebel davon. Lasse mich auf irgendeinem Schiff anheuern und komme reich und voller Ruhm zurück. Aber ich bin nie ausgefahren. Und jetzt kann man auch nicht mehr davonlaufen. Wovor sollte man auch davonlaufen? Tja, wovor? Na also, höchstens vom Abitur. Aber das haben Sie ja schon. Das käme also bloß für mich in Frage. Das Abitur, ja. Verzeihen Sie, dass mir dieses dumme Wort überhaupt entfahren ist. Ich wollte nicht mehr davon reden. Es ist ja auch nun erledigt. Nein, keineswegs. Es ist eben nicht erledigt. Wie meinen Sie das? Nun ja, ich meine, Sie haben mir da doch einen Vorschlag gemacht. Herr Studienrat, bitte sprechen Sie nicht weiter, bitte. Ja, was ist denn? Ich habe Angst. Angst? Ja, einfach Angst, dass Sie etwas sagen, was für mich schrecklich ist. Nein, es ist keineswegs schrecklich für Sie. Ich nehme Ihr Angebot an. Mhm. Nun haben Sie es gesagt. Und Sie finden es schrecklich? Sehen Sie mich denn so entsetzt an? War Sie Ihnen mit dem Angebot etwa nicht ernst? Ja, doch. Aber ich hoffte, Ihnen sei es auch ernst. Es ist mein Ernst. Na gut. Ich betrachte die Angelegenheit also als abgemacht. Mhm. Kann ich die Sachen gleich mitnehmen? Ich habe sie nicht hier. Ich schicke sie Ihnen ins Haus. 5 Kilo Kaffee, 5 Kilo Schmalz. Nein. 10 hatten Sie doch gesagt. Hatte ich gesagt. Aber ich habe es mir eben inzwischen anders überlegt. Anders überlegt? Ja, für ein Abitur gebe ich eben nicht mehr aus. So viel ist es mir nicht wert. Ach. Naja, das verändert dann freilich die Sachlage. Ach, das verändert die Sachlage. Also wollen Sie nicht mehr? Also gut, mir ist es recht. Ich denke, Sie legen so großen Wert auf das Abitur. Ich bekomme es so oder so. Die Tatsache, dass Sie meinen Vorschlag annehmen wollen, genügt mir als, naja, sagen wir als Waffe gegen Sie. Ach, Sie wollen mich erpressen. Wollen wir nicht solche fatalen Worte vermeiden? Ich vermeide ja auch das Wort Bestechung. Im Übrigen steht es Ihnen ja frei, mein Angebot anzunehmen. 5 Kilo Kaffee, 5 Kilo Schmalz. Also gut. Ich schicke Ihnen morgen die Sachen zu. Danke. Das wäre dann wohl alles. Ja. Sie können übrigens ruhig noch ein bisschen bleiben. Vielleicht wollen Sie ja noch ein paar Worte über die schöne Aussicht verlieren und über die Dinge, vor denen man davonlaufen kann. Ich muss jetzt gehen. Sie waren ein vorzüglicher Schauspieler heute Mittag. Schauspieler? Ich jedenfalls hielt Ihre Ablehnung für echt. So gut gespielt war sie. Sogar ich hielt sie für echt. Sie kostete sie 10 Kilo. Mich eine Illusion. Na, also, dann genießen Sie Ihren Triumph. Triumph nennen Sie das? Triumph? Ach, gehen Sie doch, Sie Psychologe, Sie Jugenderzieher. Ja. Leben Sie wohl. Na? Was wollt ihr denn? Das wird er schon gewollt haben. Was ist denn los? Du siehst ja ganz verstört aus. Ach, Blödsinn. Ist ja bloß die Freude, dass das Abitur jetzt geschafft ist. Großer Triumph, Erika. Und billig, so ein Abitur. Tatsächlich nicht viel wert. Am Sonntag feiern wir im Voraus. Du bist wirklich merkwürdig. Lad für Sonntag noch ein paar Leute ein, mit oder ohne Ugu, das ist mir jetzt gleich. Jetzt bin ich ja vergnügt. Stell das Grammophon an. Ja, das kannst du haben. Luise. Luise. Ich möchte auch schlafen können. Aber lange. Lange. Ohne dass nochmal ein Schultag kommt. Ferien ohne das Grauen vom ersten Schultag. Ohne das Grauen vom Morgen. Ich habe kein Zeugnis. Er lügt. Es ist deine Schuld. Ich habe ihm Schmalz und Kaffee gegeben. Rechtfertigen Sie sich, Angeklagter. Ich habe kein Zeugnis. Mir genügt doch ein falsches. Sag doch, dass du ein falsches hast. Ein falsches Zeugnis habe ich. Der Angeklagte ist überführt. Er hat das Zeugnis gefälscht. Jetzt wirst du verurteilt. Ich bin unschuldig. Sag, dass du dich schuldig fühlst. Dann bekommst du mildernde Umstände. Ich fühle mich schuldig. Ich bekenne. Mea culpa. Angesichts der Reue des Angeklagten werden ihm mildernde Umstände zugebilligt. Und er wird verurteilt. Verurteilt? Zum Tode durch den Strang. Nein! Nein! Ich bin doch unschuldig. Ich bin doch unschuldig! Er bereut nicht. Keine mildernden Umstände. Das erste Urteil wird aufgehoben. Der Angeklagte wird verurteilt, weiter zu leben. Martin! Martin! Wach auf! Es ist 6:30. Was ist denn, Martin? So zum Fürchten mit dir. Ich bin verurteilt. Verurteilt? Wegen des Abiturs. Du hast geträumt, Martin. Das Abitur ist ja längst gewesen. Abitur, Währungsreform, große Ferien, alles vorbei. Große Ferien, ach ja. Heute ist ja der erste Schultag. Ich kann nicht in die Schule gehen. Wieso? Ich kann es nicht ertragen, wenn Weber mich ansieht. Weber? Aber Weber ist doch gar nicht mehr auf der Schule. Er hat doch das Abitur gemacht. Jetzt studiert er wahrscheinlich. Ach, den siehst du doch nie wieder. Nie wieder. Richtig, ja. Den sehe ich ja nie wieder. Aber Balfrin. Balfrin weiß doch gar nichts. Ich habe von ihm geträumt. Ich glaubte, er war mein Richter. Ein erfolgreicher Kollege, dein Richter. In meinem Traum, glücklicherweise. Erfolg hat er auch in Wirklichkeit. Weil ich Direktor werde ich nie werden. Vielleicht nicht so schnell wie er. Aber warum sollst du es nicht werden? Oh, es gibt Gründe dagegen. Oh, ich koche inzwischen Kaffee. Oh, ist doch schön, dass man inzwischen alles wieder kriegt. Ja, sogar Schmalz und Bohnenkaffee. Aber die Preise steigen. Vielleicht werde ich rot vor Scham, wenn ich vor der Klasse stehe. Aber heute koche ich doch Bohnenkaffee, damit du munter wirst. Nein! Was, nein? Kein Bohnenkaffee. Der Gedanke macht mich verrückt. Bitte, Martin, sei doch nicht hysterisch. Ich wollte doch nur was Gutes tun. Ja, ich danke. Ach, das ist wirklich nicht einfach. Ja, entschuldige. Aber die Unverfrorenheit, mit der du unangenehme Dinge vergisst, macht mich rasend. Ich habe nichts zu bereuen. Entschuldige, dass ich etwas zu bereuen habe. Du willst sagen, dass ich daran schuld bin? Du musst endlich einsehen, dass nichts mehr zu ändern ist. Ja, das ist eben die Frage. Du meinst also rundheraus gesagt, ich hätte versagt. Ach, so meine ich es nicht. Doch, du meinst es schon richtig. Und ich bin durchaus deiner Ansicht. Du drehst mir die Worte im Mund herum. Ich mach dir keine Vorwürfe. Ich will dich ermutigen. Ja, das tust du auch. Ich weiß jetzt nie mehr, was du meinst. Ja, früher hast du das gewusst, nicht wahr? Es ist alles schlecht geworden. Und das muss geändert werden. Geändert werden? Was heißt das? Was hast du vor? Nichts Besonderes. Mich anziehen und in die Schule gehen. Du musst erst frühstücken. Ich habe es eilig. Ich muss den Direktor sprechen, dass er noch rechtzeitig eine Vertretung für meine Stunden erfindet. Eine Vertretung? Ich habe keine Lust mehr. Was heißt hier Schuldienst und Staubschlucken? Es soll eine hübsche Überraschung für den Kollegen Balfrin sein. Sozusagen die erste harte Nuss in seinem jungen Direktorendasein. Aber bitte nehmen Sie doch Platz, Herr Kollege Wollburg. Danke, Herr Direktor. Aber ich glaube, ich erledige das lieber stehend. Oh, was? So eilig wird's doch nicht sein. Haben Sie die Ferien gut überstanden? Verreist gewesen? Danke. Ja, verreist auch. Und nun mit neuen Kräften wieder an die Arbeit. Ich muss sagen, ich hätte nichts gegen Verlängerung der Ferien. Sie doch auch nicht, was? Sie sehen nicht gut aus, Herr Kollege. Aber bitte setzen Sie sich doch. Herr Direktor, Sie werden eine Vertretung für mich bestellen müssen. Ernstlich? Sie sind also wirklich krank? Krank? Nein, krank eigentlich nicht. Es handelt sich um Weber. Fritz Weber. Einen der diesjährigen Abiturienten. Vielleicht erinnern Sie sich. Ja. Ja, ja, gewiss, natürlich. Weber. Ja, ja, ich erinnere mich durchaus. Ich hatte ja die Klasse. Er stand sehr schlecht, war aber sehr intelligent und begabt und er strengte sich zuletzt mächtig an. Ja. In meinen Fächern waren seine Leistungen schließlich überdurchschnittlich. In meinen Fächern auch. Man kann sagen, dass Weber in der letzten Zeit um mindestens 10 Kilo besser geworden ist. Ich bin nie auf die Idee gekommen, das gewichtsmäßig zu bestimmen. Tja, das ist der Unterschied zwischen uns, Herr Direktor. Das verstehe ich nicht. Einen Augenblick, Sie werden es gleich verstehen. Ich weiß doch nicht, was das mit Ihrer Krankheit zu tun hat. Weber hat das Abitur bestanden, ja, weil er mich mit 10 Kilo Lebensmitteln bestochen hatte. Wie bitte? Ich lieferte ihm für meine Fächer die Themen der schriftlichen Arbeiten voraus. Und er wusste, was ich ihn in jeder Stunde fragen würde. Lieber Kollege, Sie scheinen in der Tat ernstlich erkrankt zu sein. Ich werde für eine Vertretung sorgen. Gehen Sie nach Hause. Vertretung ist vortrefflich. Man könnte gleich Ablösung sagen. Aber Sie erkennen sehr wohl, dass ich nicht krank bin. Doch, Sie tun so, als zweifelten Sie an meinem Verstand. Ich verbitte mir das. Na, nun, seien Sie doch friedlich. Sie brauchen mir nicht zuzureden wie einem gemeingefährlichen Irren. Ich bin nicht dopsüchtig. Falls Sie Angst haben, können Sie ja die anderen Kollegen rufen. Ich bin bereit, meine Selbstbezichtigung auch öffentlich zu wiederholen. Ich werde mich hüten. Ich darf Sie auf Ihre Pflichten aufmerksam machen, Herr Direktor. Nehmen Sie ein Protokoll auf. Wollen Sie nicht endlich Platz nehmen, lieber Kollege? Ich bin weder Ihr lieber Kollege, noch überhaupt Ihr Kollege mehr. Solange die Untersuchung nicht stattgefunden und Belastendes erbracht hat, müssen Sie sich meine Anrede schon gefallen lassen. Dann lassen Sie die Untersuchung stattfinden. Fragen Sie nach Einzelheiten. Interessiert Sie denn der Fall nicht? Herr Kollege Wollburg, Sie bezichtigen sich also der passiven Bestechung. Ja. Gut, verzeihen Sie, wenn ich nicht sofort begeistert davon bin, sondern offen gesagt etwas skeptisch. Ich traue Ihnen das doch nicht zu. Aber die Tatsache... Nein, bitte unterbrechen Sie mich nicht. Sie kommen noch auf Ihre Kosten. Also, ich bin bereit, sozusagen rein theoretisch, die Richtigkeit Ihrer Selbstbezichtigung einmal anzunehmen. Gut. Meinetwegen erst einmal theoretisch. Das würde also bedeuten, Ihre Suspendierung vom Amt... Untersuchungshaft, Anklage, Gefängnisstrafe, Annullierung des Abiturs für Weber, eventuell des gesamten Annullierung Abiturs. Annullierung des gesamten Abiturs. Ich kann mir vorstellen, dass Sie diese Folge am meisten fürchten. Aber ich... Das ist alles sehr lästig und ärgerlich. Macht Schreibereien und wirft ein schlechtes Licht auf die Schule, deren Direktor Sie sind. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass ich diesen Posten erst nach dem fraglichen Abitur angetreten habe. Ich habe nicht Sie angeklagt, Herr Direktor, sondern mich. Und ich spreche nicht von den Folgen für mich, sondern für Sie. Diffamierung? Völlige Mittellosigkeit Ihrer Familie, Ihrer Frau, Ihrer Kinder. Darf man aus Angst vor den Folgen ein Unrecht verschweigen? Ich gebe lediglich zu bedenken, dass Unschuldige zu leiden hätten. Sie stürzen Ihre Familie in seelische und materielle Not. Ja, das ist furchtbar. Ich weiß es. Aber es ist doch nicht anders zu machen. Warum nicht? Sie brauchen nur zu schweigen. Ich habe geschwiegen. Überschätzt. Aber ich halte es nicht mehr aus. Ich bitte Sie, irgendeine Kleinigkeit hat doch jeder schon mal getan, sich gegen die Gesetze vergangen. Ich entscheide nicht über die Schwere meiner Verfehlung, ich gebe sie nur an. Man kennt doch die Verhältnisse vor der Währungsreform. Sie haben sicher nicht aus gewinnsüchtigen Motiven gehandelt, sondern weil Ihre Familie hungerte, das ist menschlich verständlich. Verderben Sie doch deswegen nicht sich und Ihrer Familie die Zukunft. Ich halte es aber nicht mehr aus, zu schweigen. Sie machen mir Kummer, Wolburg. Es tut mir leid. Ich bitte Sie nur um eines. Warten Sie noch. 24 Stunden. Warum denn? Meinen Sie, mein Entschluss wäre dann anders? Also gut. Wenn Sie morgen früh noch ebenso denken wie heute, dann kommen Sie wieder zu mir und wir werden Ihre Meldung in aller Form aufnehmen. Jetzt aber gehen Sie nach Hause. Denken Sie noch einmal über die Sachen nach. Ich denke seit Monaten darüber nach. Dieser Aufschub ist sinnlos. Bitte tun Sie es mir zuliebe. Ich meine, ich habe auch ein Gewissen. Ich möchte mir nicht den Vorwurf machen müssen, Sie durch Übereilung ins Unglück gestürzt zu haben. Also gut. Dann komme ich morgen früh wieder zu Ihnen. Sollten Sie nicht kommen, dann habe ich alles vergessen. Und ich weiß dann nichts von der Unterredung, die wir heute hatten. Ich danke Ihnen für die gute Absicht. Ich hoffe, Sie kommen nicht. Ich komme. Bis morgen also, Herr Direktor. Auf Wiedersehen, Herr Kollege. Fürchterliche Musik. Kannst du nicht mal was Klassisches auflegen? Ach, lass mal. Das sind so sentimentale Erinnerungen für mich. In deinen Jahren schon Erinnerungen zu haben, das ist unschicklich. Ah, ich weiß. Aber du hattest doch nie etwas gegen Stefan. Ich habe deinen Bräutigam nicht verjagt. Meines Wissens ist er von selbst gegangen. Aber ich erfahre ja nicht, weshalb. Früher weinten sich die Töchter am Herzen der Mutter aus. Aber es ist ja offenbar aus der Mode gekommen. Mhm. Gibt ja nicht viel zu weinen, Mama. Der Grund, weshalb Stefan verschwand, war ganz einfach. Hm. Währungsreform. Aber Erika, die Währungsreform kann ja nicht die Gefühle verändern. Für ganz ausgeschlossen halte ich das nicht. Aber es war einfach so, dass Stefan hier nichts mehr verdiente. Ihr könnt doch wenigstens mal schreiben. Vielleicht hat er eine andere gefunden. Andere gefunden, was das für Ausdrücke sind. Stefan wird schon irgendeinen Grund haben zu schweigen. Am Ende ist ihm was zugestoßen. Natürlich kann das sein. Vielleicht büßt er gerade eine kleine Gefängnisstrafe. Aber Erika... Ach, ich weiß es nicht, aber... Es wäre ja nicht ausgeschlossen. Du wolltest einen Mann heiraten, dem du sowas zutraust? Mama, hast du schon einmal etwas von Liebe gehört? Liebe? Kann man jemanden lieben, der es nicht wert ist? Wie wunderbar einfach deine Welt ist, Mama. Es ist schön, so blind zu sein wie du. Blind? Wieso bin ich denn blind? Zum Beispiel, hast du nie gemerkt, dass wir vor der Währungsreform besser lebten als jetzt? Hast du nie darüber nachgedacht, wie das zusammenhängen könnte? Um Gottes Willen, Erika, du machst mir Angst. War da etwas nicht in Ordnung? Ach, Mama. Erika, sag es mir. Na, Unsinn, Mama. Es war natürlich alles in Ordnung. War bloß ein Scherz von mir. Ein Scherz? Naja, ein schlechter Scherz, natürlich. Wie zynisch du sein kannst. Was soll ich nur davon halten? Ich habe eben zu wenig auf dich Acht gegeben und jetzt sehe ich auf einmal, dass ich dich gar nicht kenne. Bei Fritz bin ich sicher. Bei Fritz brauchst du dir gar keine Sorgen zu machen. Ja, den kenne ich eben besser. Versteh mich recht, Erika, ich ziehe nicht vor. Ja, das weiß ich doch, Mama. Außerdem könnte ich es dir nicht mal übel nehmen. Ich gehe schon, Mama. Was ist denn, Erika? Ein Herr möchte Fritz sprechen, Mama. Dalfrin, Eva, frühere Lehrer Ihres Sohnes. Ja, bitte kommen Sie herein. Dankeschön, Eva. Ich habe inzwischen was in der Küche zu tun, Mama. Ja, ich... Mein Sohn ist jetzt auf der Universität. Ach so, ja. Bitte nehmen Sie Platz. Dankeschön. Ja. Die Sache, um die sich da handelt, liebe Frau, ist ebenso heikel wie eilig. Heikel und eilig? Ach, dann dürfte es aber nichts Erfreuliches sein. Es ist dumm, dass Ihr Sohn gerade nicht da ist. Ja, vielleicht kann ich die Angelegenheit erledigen. Ja, ja, es bleibt mir gar nichts anderes übrig. Zum Schreiben ist keine Zeit mehr und zum Telegrafieren ist es, sagen wir, zu kompliziert. Nun haben Sie mich aber neugierig gemacht. Ein Kollege, früherer Lehrer Ihres Sohnes, behauptet, Ihr Sohn habe seine guten Noten im Abiturientenzeugnis von ihm gekauft. Gekauft? Ja, gegen Schmalz und Kaffee. Ja, verzeihen Sie, dass ich Ihnen das so ohne Umschweife sage, aber Sie müssen verstehen, das eilt. Ich habe den Kollegen Wollburg dazu überredet, seine Meldung um 24 Stunden zurückzustellen, in der Hoffnung, dass er sich vielleicht doch noch mal überlegt oder dass man ihn irgendwie dazu bringt, zu schweigen. Schweigen? Sie sprechen so, als nehmen Sie die Anschuldigungen ernst? Naja, ich zweifle ja nicht dran, dass Sie zu Unrecht erfolgen, aber auf jeden Fall würde diese Meldung unliebsames Aufsehen erregen. Sie müssen verstehen, dass ich das als Direktor der Schule vermeiden möchte. Ja, gewiss, das verstehe ich, aber was könnte mein Sohn oder ich dazu tun? Gehen Sie zu Wollburg. Überreden Sie ihn, dass er die Meldung zurückzieht. Das Studium Ihres Sohnes, seine ganze Laufbahn, hängt davon ab. Wollburg macht ja nicht nur sich und seine Familie, sondern er macht ja auch Ihren Sohn und Sie unglücklich. Das wäre doch sehr merkwürdig, wenn ich durch einen solchen Besuch eine Schuld bestätigte, die doch gar nicht besteht. Aber ich glaube, das Vernünftigste ist, ich schreibe meinem Sohn. Nein, das dauert zu lange. So lange kann ich die Sache nicht aufhalten. Ja, dann muss sie eben ihren Lauf nehmen. Aber, die Frau, ich bitte Sie... Tut mir natürlich leid, dass ich Scherereien habe, aber schließlich ist das Ganze ja doch nicht ernst zu nehmen. Vielleicht doch. Wie meinen Sie das? Nun, die Behauptung des Kollegen Wollburg ist richtig. Um Gottes Willen, Herr Dr. Balfrin, Sie wollen doch nicht etwa behaupten... Bitte regen Sie sich nicht auf, gnädige Frau. Ja, erwarten Sie, dass ich solche ungeheuerlichen Anschuldigungen ruhig hinnehme? Bitte erklären Sie sich genauer. Ich kann nicht darüber sprechen. Dann gehen Sie. Gnädige Frau. Bitte gehen Sie. Aber, gnädige Frau, ich flehe Sie an. Erika. Der Herr möchte gehen. Bitte verstehen Sie mich doch. Herr Dr. Balfrin behauptet, Fritz habe sich sein Abitur mit Kaffee und Schmalz erkauft. Studienrat Wollburg will darüber eine Anzeige machen. Das wäre doch sehr peinlich für Ihren Bruder. Und für Sie nicht, Herr Dr. Balfrin? Ich sehe, Sie sind orientiert, Frau Weber. Vielleicht können Sie Ihrer Frau Mutter klarmachen, wie wichtig es ist, dass die Sache verschwiegen wird. Herr Erika. Was bedeutet das? Gehen Sie jetzt, Herr Dr. Balfrin, es ist besser, ja? Auf Wiedersehen. Bitte verzeihen Sie, ich... Bitte gehen Sie jetzt, Herr Doktor, ja? Ja. Erika! Komm, Mama, komm. Setz dich. Nicht weinen jetzt, Mama, ja? Wir müssen Fritz helfen, hörst du? Wir müssen ihm unbedingt helfen. Ich zweifle nicht daran, gnädige Frau, dass es für Ihren Sohn das Erfreulichste ist, wenn ich weiterhin schweige. Ich glaube Ihnen auch gern, dass er jetzt auf einem guten Weg ist und dass meine Anzeige ein böser Schock für ihn wäre. Der ihn von neuem aus der Bahn werfen könnte. Ich habe also Rücksicht auf Sie und Ihren Sohn zu nehmen. Ich habe natürlich ferner und vor allen Dingen Rücksicht auf meine eigene Familie zu nehmen. Eine nicht berufstätige Frau, Vier schulpflichtige Kinder, keine Renten, keine Pensionen, keine Nebeneinkünfte. Ich habe ferner Rücksicht zu nehmen auf den guten Ruf der Schule, auf die Unantastbarkeit des Lehrerstandes, man möchte fast sagen, auf den Bestand des Staates. Ich will meinen Fehler wieder gut machen, aber siehe da, die Interessenten protestieren. Das Wichtigste auf der Welt ist offenbar, dass die Behaglichkeit gesicherter Verhältnisse nicht gestört wird. Es handelt sich aber nicht um Behaglichkeit, sondern darum, dass Unschuldige leiden müssten. Denken Sie doch mal an Ihre Kinder. Ich denke an meine Kinder. Sie sollen in einer Welt des Vertrauens und der Rechtschaffenheit leben. Nicht in einer Welt, in der die Wölfe herrschen. Was hilfe es dem Menschen? Kennen Sie den Spruch? Ach, bitte nicht so große Worte. Sie haben ja nicht die ganze Welt gewonnen, sondern 5 Kilo Fett und 5 Kilo Kaffee. Das ist nicht das ein Gradunterschied. Auf den es aber in der Welt ankommt. Ach, Sie sind ja ein Egoist. Schlimmer als die anderen. Sie haben Angst vor schlaflosen Nächten, Angst vor ihrem Gewissen. Und aus lauter Angst und um sich selber zu beruhigen, stürzen Sie andere ins Unglück. Vielleicht haben Sie recht. Ich gebe zu, dass ich nichts auf der Welt mehr fürchte als mein Gewissen. Es ist der unerbittlichste Gläubiger. Er muss vor allen anderen befriedigt werden. Ja, befriedigen Sie Ihr Gewissen. Aber lassen Sie niemanden darunter leiden. Mein Gewissen zum Schweigen bringen, ohne den anderen zu schaden? Ja, gnädige Frau, ist das überhaupt möglich? Ja, das muss möglich sein. Also gut. Ich will nochmals darüber nachdenken. Was werden Sie tun? Ich weiß es noch nicht. Aber bis morgen früh wird eine Entscheidung gefallen sein. Am besten Sie fragen morgen bei Direktor Balfried nach. Ich danke Ihnen. Liebe Hörer, an dieser Stelle unterbrechen wir unser Spiel. Wir fragen Sie, was soll Herr Wolburg tun? Wir bitten Sie herzlich, darüber einmal nachzudenken. Was würden Sie an seiner Stelle tun oder was würden Sie ihm raten, wenn er Sie fragte? Es ist natürlich nicht das Gleiche. Man mutet seinen Mitmenschen gern Entscheidungen zu, denen man selbst ausweicht. Und meistens beurteilt man die eigenen Handlungen milder als die Fremden. Bemühen Sie sich bitte, möglichst ehrlich gegen sich selbst zu sein. Sie wissen wohl, dass das immer der Mühe wert ist. Der Autor unseres Hörspiels, Günther Eich, schrieb uns in einem Brief, er finde bei Gegenwartsstoffen die dramatische Auflösung des Konfliktes stets unbefriedigend. Wir haben alle ein gewisses Misstrauen gegen die dramatische Katastrophe, gegen Mord, Selbstmord und Tod. Er sagt, die langweiligeren Lösungen seien wohl eigentlich echter. Und es gäbe im Leben oft nicht eine richtige Lösung, sondern viele. Sie hören jetzt die 3 Schlussszenen. Welche davon entspricht Ihrer eigenen Auffassung? Sie sind also doch gekommen. Ja. Es hat sich nichts in meiner Auffassung geändert. Ich muss Sie bitten, die Untersuchung gegen mich wegen passiver Bestechung einzuleiten. Und Sie sind sich über alle Folgen im Klaren? Völlig im Klaren. Und wenn ich mich weigere, eine Untersuchung gegen Sie einzuleiten? Sagen wir, aus Gründen höherer menschlicher Einsicht. Dann wäre ich gezwungen, an das Ministerium zu schreiben. Und in aller Form die Untersuchung gegen mich zu beantragen. Ich muss Ihnen etwas sagen, Wolburg. Ich kann das Verfahren gegen Sie nicht einleiten. Ich weiß, weil Sie mich nicht ins Unglück stürzen wollen. Nein, weil ich mich nicht ins Unglück stürzen will. Denn, Wolburg, ich habe mich genau wie Sie von Weber bestechen lassen. Sie? Ja, ich. Was sagen Sie nun? Und ich stehe noch hier und rede noch mit Ihnen. Und ich denke, es ist Ihre höhere menschliche Einsicht. Und ich rede von meinem Gewissen, das Sie zu betäuben versuchen. Und merke nicht, dass es nur Angst ist. Angst, die aus Ihnen spricht. Ja, wenn Sie mir das gleich gesagt hätten, Herr Kollege Balfrin. Vielleicht hätten wir gemeinsam unser schlechtes Gewissen zum Schweigen gebracht. Vielleicht hätte ich dann alles leichter genommen, wenn ich mich nicht allein schuldig gefühlt hätte. Aber jetzt könnte es doch so sein. Jetzt ist es zu spät. Warum? Es kann doch noch immer ganz unter uns bleiben. Herr Direktor Balfrin, ich habe in der sicheren Erwartung, dass Sie aus den bekannten Gründen der Loyalität die Untersuchung nicht einleiten würden, bereits heute Morgen einen Verfahrensantrag beim Unterrichtsministerium gegen mich gestellt und durch Einschreiben abgesandt. Tja, dann ist alles aus. Sie tun mir leid. Vielleicht werden Sie mildernde Umstände haben. Vielleicht können Sie überhaupt aus dem Spiel bleiben. Ja. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass unser Gespräch ohne Zeugen stattfindet. Na also. Warum regen Sie sich auf? Ich erkläre mich allein schuldig. Alles Weitere wird sich finden. Nehmen Sie ein Protokoll auf. Nein, Herr Wollburg, das kann ich nicht. Schreiben Sie, Herr Direktor, Datum des heutigen Tages. Herr Studienrat Martin Wollburg erklärt hiermit an Eides statt. Martin. Ja. Ich kann nicht mehr. Wir haben die ganze Nacht geredet. Wenn du das tust, was du vorhast, Martin, dann sage ich dir, und das ist mein letztes Wort, ich überlebe es nicht. Du wirst verurteilt werden. Du wirst wie ein Heiliger ins Gefängnis gehen. Du wirst eines Tages wieder herauskommen. Und dann hast du gesühnt und gebüßt. Deine Gewissenslast bist du los. Aber wie willst du die Schuld tragen, die dann auf dir lastet? Die Schuld an mir, den Kindern. Hast du daran gedacht? Nein. Aber du wirst dir nichts antun, Luise. Man sagt es nur so. Ich schwöre es dir. Geh zu Herrn Direktor Balfrin. Aber das sage ich dir. Das schlechteste Gewissen ist nicht so schlecht wie der Mensch, der dessentwegen einen anderen Menschen auf sein Gewissen lädt. Verstehst du mich? Wie man etwas Schlechtes in der Stille getan hat, Martin. So kann man viel, viel Gutes in der Stille tun. Vielleicht hast du recht. Martin. Vielleicht hast du wirklich recht. Und was wirst du tun? Ich weiß es nicht. Ich muss darüber nachdenken. Wie sagtest du? Man könnte viel Gutes tun in der Stille. Ja, man kann nicht genug tun. Meinst du es so? Ja. Ich flehe dich an, Martin. Das brauchst du nicht. Brauchst doch nicht zu weinen. Gut. Ich werde nicht zu Balfrin gehen. Ich werde, solange ich arbeite, immer daran denken, was ich gut zu machen habe. Und einmal, vielleicht, wird mein Gewissen still sein. Wirklich. Ich habe wohl nicht das Recht, andere in meine Schuld hineinzureißen. Ich muss mein eigener Richter sein. Aber ich werde mich hart bestrafen, das sage ich dir. Und wenn es kein anderer weiß, Gott wird es wissen. Ja, Martin. Dann ist alles gut. Eine Dame wünscht Sie zu sprechen, Herr Direktor. Ja? Bitte? Bitte schön. Guten Tag, Fräulein Weber. Guten Tag, Herr Direktor Balfrin. Ja, was, Moment, bitte. Nun, was führt Sie zu mir? Ich bin gekommen, um zu hören, ob sich in der Angelegenheit etwas ereignet hat. Nein, Gott sei Dank nichts. Wolburg ist ausgeblieben. Demnach ist anzunehmen, dass er auf seine Anzeige verzichtet. Ich denke, hat Ihre Mutter das erreicht? Ich weiß es nicht. Er versprach ihr noch einmal über einen Ausweg nachzudenken, aber er sagte nicht, was er tun wollte. Gleichgültig, was er tut, wenn er uns nur in Frieden lässt, nicht wahr? Haben Sie keine Sorge um ihn? Um ihn? Nein. Sie etwa? Ja. Verzeihen Sie, Fräulein Weber, aber seien Sie doch nicht sentimental. Wenn man sich entschlossen hat, mit den Wölfen zu heulen, kann man sich den Luxus eines schlechten Gewissens nicht erlauben. Sie übersehen, dass ich mich keineswegs entschlossen habe. Ich sprach für Ihre Familie im Ganzen. Vielen Dank. Ich wünschte, ich hätte das Recht, Sie zu verachten. Solange mir das nicht schadet. Bitte. Herr Direktor. Miller, was ist denn? Ein Unglücksfall. Herr Studienrat Wolburg. Was ist denn? Ertrunken. Was? Gestern Nachmittag beim Baden ertrunken. Wiederbelebungsversuche waren erfolglos. Was denn? Ein Unglücksfall? Die Nachbarin von Wolburgs kam vorbei und hat Bescheid gesagt. Herzschlag hat der Arzt festgestellt. Mein Gott, die arme Frau, die armen Kinder. Ja. Ja, und die Schule, Müller. Kollege Wolburg war einer unserer besten Lehrer. Ja. Allgemein beliebt. Ein untadeliger Charakter. Ich bin erschüttert. Rufen Sie die Herren zu einer Konferenz zusammen. Jawohl, Herr Direktor. Das ist ja entsetzlich. Das hat niemand gewollt. Natürlich nicht. Einen Unglücksfall kann man ohnehin nicht wollen. Das war kein Unglücksfall. Kollege Wolburg hat jedenfalls gewollt, dass es ein Unglücksfall sei. Vermeiden Sie doch im eigenen Interesse, dass hier Gerüchte entstehen. Dieser Unglücksfall ist Ihnen sehr passend. Ihnen etwa nicht? Herr Wolburg wird schweigen. Das wollten wir doch alle, nicht wahr? Und niemandem wird ein Schaden zugefügt. Niemandem. Vielleicht aber auch uns allen. Das war das Hörspiel Die gekaufte Prüfung von Günter Eich. Mit Balfrin, Hans Page, Wolburg, Eduard Marx, Frau Wolburg, Annemarie Schradig, Richard Wolburg, Andreas van der Meeden, Fritz Weber, Gerd Martinsen, Erika Weber, Evi Gotthard, Frau Weber, Lotte Klein, Pedel, Max Tawislak, Schüler, Manfred Lotsch. Regie Fritz Schröder-Jahn, Produktion Nordwestdeutscher Rundfunk 1950.